Da ist ein Interesse gewachsen bei uns, bei allen Beteiligten über Jahre an Musik, die auch von woanders herkommt. Einerseits ist das eine Reaktion auf das, was wir selber jahrelang gemacht haben und was auf uns eingewirkt hat, diese ganze angloamerikanische Popmusik, die also auch in Deutschland, sagen wir, sehr wenig individuelles, kreatives, musikalisches Schaffen zulief. Wir haben was anderes gesucht und wir haben auch was gefunden. Das sagt Frido Josch, Flötist und Manager der Dissidenten. Die Band macht seit über 10 Jahren das, was heute gemeinhin Weltmusik genannt wird. Dissidenten hießen zunächst Embryos-Dissidenten, denn von dort kamen sie, von der legendären deutschen Jazz-Rock-Gruppe Embryo, die seit den späten 60er Jahren außereuropäische Musik in ihre Arbeit integriert hatte. Den Drang in die Fremde nahmen sie von dort mit. Seit 1980 sind die Dissidenten in den verschiedensten Welten populärer Musik jenseits des amerikanischen Rock'n'Roll zu Hause. Mal spielen sie mit indischen Perkussionisten, mal arbeiten sie mit indianischen Musikern aus Kanada zusammen. Doch ihr musikalischer Schwerpunkt und ihr größter Erfolg der letzten Jahre lag in Nordafrika. Speziell in Marokko zählen sie zu den Superstars. Wir waren da auch schon mal mit Embryo, mit dem Goethe-Institut. Dann haben wir dadurch schon mal Menschen kennengelernt, Musiker kennengelernt. Dann haben wir ja Kassetten gehabt von den bekannteren Gruppen, dem marokkanischen. Wenn man es hier mit Deutschland vergleichen würde, sind es Popgruppen, aber für Marokko bedeutet es eigentlich viel mehr, weil die Gesamtbevölkerung solche Musik hört, wie die Musik von Lem Shaheb oder Nasir Wan oder Gil Jilala. Und dann haben wir einfach uns rumgefragt, wer kennt wen hier? Ne? Und dann haben wir uns gleich, das geht schnell, da kann man, dann helfen die Menschen, sagen, Mensch, den kenne ich, oder da mein Onkel so Mustafa, oder den kenne ich und mit dem habe ich zu tun gehabt. Und dann haben wir sehr schnell viele Musiker kennengelernt. Der Titel Fata Morgana aus der LP Sahara Electric wurde in Nordafrika und im Mittelmeerraum zum Mega-Hit. Gefragt, was sie denn für eine Musik machen, antworteten die Dissidenten damals, ohne zu ahnen, was sie damit anrichten würden, Ethnobeat. Die Musikindustrie kannte wie immer kein Erbarmen und machte daraus einen neuen Trend. Sommer 1988. Ethno-Sommer. So und ähnlich klang es seinerzeit aus allen Diskotheken, aus allen Ghetto-Blastern und in allen Hitparaden. Die Musikindustrie hatte endgültig die dritte Welt für sich entdeckt. Ofra Hasa sang jemenitische Volksweisen. Morikante war mit seinen Jig Jig wochenlang auf Platz 1 der Verkaufscharts. Namen für die neue Musikmode gab es in Hülle und Fülle. Ethnobeat, Weltmusik, Weltbeat, Ethnopop. Es ging darum, die Musik der dritten Welt mit westlichen Poprhythmen auch europäischen und amerikanischen Hörern zugänglich zu machen. Es ging darum, die ursprüngliche Kraft afrikanischer, arabischer oder lateinamerikanischer Musik zurückzubringen. Zu den gestressten, gefühlskalten Menschen der westlichen Zivilisation. Oder ging es etwa nur darum, langweilig gewordene Disco-Beats mit einer Prise exotischem Pfeffer zu würzen, etwas Salsa, scharfe Soße hinzuzugeben, auf das der gelangweilte Westler einen kurzen Kick bekomme und ins nächste Plattengeschäft laufe, um den neuen Trend zu kaufen. It was a slow day and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light A shattering of shop windows, the bomb in the baby carriers was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to us all. Ausgelöst wurde die Ethno-Welle der späten 80er Jahre durch das Album Graceland von Paul Simon. Über 6 Millionen Mal ist es inzwischen verkauft worden. Graceland und sein Nachfolger The Rhythm of the Saints verhalfen Paul Simon, dessen größte Erfolge bereits über 20 Jahre zurückliegen, zu einer zweiten Welle des Erfolgs. 1984. Der Superstar Paul Simon war in einer schöpferischen Krise. Als er von einem Freund eine Kassette mit südafrikanischer Mbakanga-Musik zugesteckt bekam, war er sofort begeistert. Er musste einfach mit diesen Musikern zusammenspielen. Da er Geld hatte, war das kein Problem. Er fuhr nach Südafrika und produzierte mit südafrikanischen Musikern in Johannesburg Teile seines Graceland-Albums. Um Vorwürfen zu begegnen, er betreibe Kulturimperialismus, bezahlte er den schwarzen Musikern das Dreifache der in den USA üblichen Gagen für Studiomusiker und nahm sie mit auf seine Graceland-Tournee 1987. Doch die südafrikanischen Musiker leisteten mehr als nur einen schnellen Studiojob. Sie steuerten das bei, was die Platte so erfolgreich machte. Südafrikanische Rhythmen, Begleitfiguren bis hin zu ganzen Songstrukturen. Zu dem Vorwurf, er bezahle die Quellen seiner Inspiration nicht anständig, sagt Paul Simon: Das Schreiben eines Songs besteht für mich vor allem im Erfinden einer Melodie und eines Textes. Getrommel allein genügt nicht. Zwar sind die Musiker aus Südafrika durch die Beteiligung an Graceland auch in Europa und den USA bekannt geworden, doch den Löwenanteil kassierte der Superstar aus dem Westen. Musikalische Entwicklungshilfe nach dem Motto Brot für die Welt, aber die Wurst bleibt hier. Auf europäischen Tanzflächen geht es seit langem exotisch zu. Ob nun Soca, Salsa, Merengue, Mambo oder Lambada. Die heißen Rhythmen vermitteln den Hauch von Exotik und Unanständigkeit, der so gut in unser westliches Klischee von der ursprünglichen Wildheit Afrikas und Lateinamerikas passt. Doch jedes Jahr muss ein neuer exotischer Tanz her. Da kommt es auch schon einmal vor, dass einer erfunden wird. Der Lambada, Modetanz des Herbstes 89, wurde bei uns als typisch brasilianisch verkauft. Werbewirksam hieß es, Lambada sei in Brasilien früher einmal verboten gewesen. Doch Lambada war auch in Brasilien relativ neu. Lambada ist eine der vielen Mischungen, die entstanden, als Mitte der 80er Jahre die Merengue aus der Karibik im Nordosten Brasiliens populär wurde. Aber nur eine von vielen. Und der Hit Lambada selbst? Der größte brasilianische Hit der 80er Jahre stammt eigentlich aus Bolivien. Das Original heißt Lorando Se Fue und stammt von der bolivianischen Folkloregruppe Charcas. Die Plattenhülle des Hits Lambada von Kaoma, einer Gruppe von afrikanischen Musikern aus Paris, nennt als Komponisten einen gewissen De Oliveira. Nachdem der Vorwurf des Plagiats laut wurde, gab der Produzent zu, es handele sich bei De Oliveira um ein Pseudonym. Doch warum ein Pseudonym, wenn die Urheber doch bekannt waren? Als der Schwindel rauskam, bot der Produzent dem eigentlichen Komponisten eine Abfindung von 60.000 US-Dollar, obwohl ihm eigentlich Millionen zugestanden hätten. Inzwischen aber ist der Komponist des Mega-Hits Lambada gestorben. Francis Gay ist Musikjournalist und Experte für Weltmusik. Er hält einen solchen Umgang mit Musikern der Dritten Welt für symptomatisch. Die westliche Popmusik ist in der Krise seit einigen Jahren. Es gab eine Zeit, wo die Rockmusiker hier aus Überzeugung arbeiteten, wo sie etwas zu erzählen hatten. Es war die Ende der 60er, Anfang der 70er. Es gab eine Motivation. Man hat nicht nur Musik gemacht, man wollte auch etwas sagen. Man wollte die Welt ändern. Mittlerweile ist diese Bewegung regelrecht verpufft. Und es liegt auf der Hand, dass diese Krise der Popmusik nur noch mit Hilfe des Repertoires der sogenannten Dritten Welt behebt werden kann. Und die Popmusiker klauen, was das Zeug hält. Die Musikkulturen der Welt als überdimensionaler Supermarkt von Klängen, Rhythmen und Melodien. Ein unerschöpfliches Reservoir für diejenigen, denen selbst nichts mehr einfällt. Seit es den Sampler gibt, den Computer, der Naturklänge speichert und sie in jeder beliebigen Art und Weise wieder ausgibt, ist die musikalische Selbstbedienung noch vereinfacht worden. Man braucht nur ein interessantes Stückchen ethnische Musik in den Computer zu laden und ein Pop-Arrangement darum herum zu bauen, fertig ist der Ethno-Hit. Die Drummers of Burundi. Ihr eindringliches und energiereiches Trommelspiel ist oft missbraucht worden. Ohne die Burundi-Trommeln wäre dieser Song der Gruppe Bow Wow Wow wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen. Mit ihnen war er 1980 in England ein Superhit. Die Musikindustrie und die Weltwirtschaft unterliegen den gleichen ökonomischen Regeln. Die Dritte Welt liefert die Rohstoffe zu günstigen Preisen, wenn nicht sogar umsonst, und der Westen fertigt daraus musikalische Kunstprodukte, die anschließend teuer verkauft werden. Der Begriff Ethnopop spiegelt vor allem diese Konsumhaltung wider. Ethno, das ist das Exotische, das Ungebändigte, das so wunderbar Fremde. Und das ist eigentlich auch schon alles. Der Begriff Ethnopop differenziert nicht. Er wirft die gesamte Musik der Dritten Welt und alles, was von ihr nur irgendwie beeinflusst ist, in den großen Topf der Exotik. Francis Gay meint: Ethnopop, ein Wort, was eigentlich ganz schlimm mittlerweile klingt. Es wird, so viel ich das mitbekomme, eigentlich nur noch von Leuten benutzt, die keine große Ahnung haben und die nach einer Schublade suchen. Und ich denke, dieses Wort ist abwertend und bedeutet eine gewisse Missachtung der Arbeit von diesen Musikern, die in Asien, in Afrika, in Lateinamerika mit nur geringen Mitteln und einer großen Energie auf jeden Fall nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen. Sangoma. Sangoma. Mit zunehmender Popularität exotischer Popmusik wuchs bei den westlichen Hörern auch das Bedürfnis, die Originale kennenzulernen. Wer wusste hier im amerikanisch dominierten Musikwesten schon, was eigentlich in Indien oder Afrika für eine Musik gespielt wird? Afrika, das war für Europa lange Zeit der folklore-trommelnde Eingeborene im Lendenschurz, der mit seinen Liedern die Geister beschwört. Der Saxophonist Manu Dibango aus Kamerun hat sich Anfang der 70er Jahre als erster afrikanischer Popmusiker erfolgreich gegen dieses Klischee gewehrt. Sie wollen Afrika als Museum erhalten, aber Sie denken nicht, dass wir mit Elektronik umgehen können. Ich denke, es ist das Allerwichtigste, dass die Leute begreifen, dass es auch das elektrische Afrika gibt. Manu Dibango wollte dem Westen zeigen, dass die afrikanische Musik mindestens so lebendig ist wie die westliche Popmusik. Dans le ciel africain actuellement et sur le terrain, vous voyez des avions, vous entendez des bruits que les grands-parents n'entendaient pas. Les gens qui font la musique folklorique avant, je les respecte parce que je pense que la musique am afrikanischen Himmel sieht man heute Flugzeuge. Man hört Geräusche, die unsere Großeltern nicht gehört haben. Ich respektiere die Leute, die Folklore machen. Aber ich glaube, dass Folklore nicht statisch ist. Außerhalb Afrikas gibt es die Meinung, dass afrikanische Musik Folklore ist. Musik, die irgendwo stehen geblieben ist. Das stimmt nicht. Folklore ist dynamisch. Wenn ich Autos oder Flugzeuge höre, dann muss ich das in meiner Sprache ausdrücken können. Denn ich lebe in meiner Zeit. Ich bin kein afrikanischer Musiker. Ich bin ein Musiker, der aus Afrika stammt und der sich weiterentwickelt hat. Si on me dit que je suis un musicien africain traditionnel, je dis non. Der Titel Soul Makossa hat dem Westen zum ersten Mal das elektrische Afrika gezeigt. Makossa, ein Tanz aus Kamerun, vermischt sich hier mit schwarzem Soul aus den USA. Moi, j'ai composé un morceau Soul Makossa qui n'est pas exactement du Makossa, mais c'est une vision, c'est une projection de. Ich habe ein Stück komponiert, Soul Makossa. Das eigentlich nicht richtig Makossa ist, mehr eine Projektion, eine Vision davon, was ich in Makossa gesehen habe. Ich habe synthetische Instrumente für den Background benutzt und es ist ein Erfolg geworden und ich war der Letzte, der geahnt hätte, was sich daraus entwickeln würde. Es hat alles mit dem Wort Makossa angefangen. Ich habe einen Rhythmus daraus gemacht. Mit einem englischen Wort wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Ich bin froh, weil es ein Wort aus Kamerun ist, dass es von da an, dass ich fantasmieren konnte. Tangativo. Oh, Tangativo. Alumuna, Siseau, Yasa Makossa. Soul Makossa war 1973 ein Hit. Doch nur wenige nicht-westliche Musiker waren es, die auch kommerzielle Erfolge verbuchen konnten. Ihre Musik passte nicht ins Radio und hatte keinen Platz in den Regalen der Schallplattenläden. Doch plötzlich gab es eine neue Musikrichtung, die eigentlich keine war. Weltmusik. Francis Gay? Weltmusik ist eigentlich keine Musikrichtung, sondern ein Marketingkonzept. Also geschichtlich sieht das so aus, dass einige kleine Labels in London, das war Mitte der 80er Jahre, sich zusammengeschlossen haben und nach einer Strategie gesucht. Und die Frage war, wie sollen Musiken aus den verschiedensten Ecken der Welt präsentiert werden, die bei uns kommerziell gesehen eine unterordnete Rolle spielen? Also Bhangra aus Nordindien, Balach aus dem Senegal, Kompa-Musik aus Haiti und so weiter. Und dann wurde dieser Begriff World Music in England wieder ausgegraben, was mit Sicherheit ganz klug war, weil plötzlich Plattengeschäftsinhaber eine neue Abteilung gründen konnten mit all diesen Musiken. Dadurch wurde es viel einfacher in den Läden für die Käufer, was die Orientierung angeht. Und dass darunter eigentlich schlimme Versuche, grausige Mischungen gehören, ist eigentlich völlig normal. Aber das musste alles strukturiert werden. Und ich denke, aus heutiger Sicht, einige Jahre später, jetzt wo die Mechanismen da sind, geht es eigentlich uns darum, die für den Rundfunk und für die Presse arbeiten, geht es uns darum zu zeigen, dass es unterschiedliche Musikkulturen gibt. Jetzt muss und wird in die Tiefe gearbeitet. Und das ist eigentlich ja unsere Aufgabe. Vamos a recordar los años 20 ahora. Este es un son cubano, cubano. englische Organisation WOMAD, World of Music, Arts and Dance, war maßgeblich an der Etablierung des Begriffes Weltmusik beteiligt. Seit 10 Jahren stellt WOMAD auf Festivals Schallplatten von bis dahin meist unbekannter Musik einem europäischen Publikum vor. Die Gründungsidee von WOMAD war, dass die Popmusik ihren Einfluss dazu nutzen sollte, Musikern aus aller Welt zu einem Publikum zu verhelfen. Gleichzeitig wollte man auf den WOMAD-Festivals die gegenseitige Beeinflussung verschiedenster Musik feiern. Peter Gabriel, der prominenteste Vertreter der Organisation, meint: All artists steal ruthlessly from anything that excites and interests them. And that's exactly how it should be. Alle Künstler stehlen schamlos von allem, was ihnen gefällt und sie interessiert. Und so sollte es auch sein. Was die Leute bei der Weltmusik sehen, ist, dass Weiße von Schwarzen stehlen, Reiche von Armen, der Norden vom Süden. Doch von der musikalischen und kreativen Seite betrachtet, geht das in beide Richtungen. Die afrikanische Musik hat ebenso viel von der westlichen oder der Rockmusik genommen wie umgekehrt. Reggae wurde von afrikanischen Gruppen geklaut und die machen ihr eigenes Ding damit. Ich glaube, all das ist sehr gesund. Wenn du die ökonomische Seite betrachtest und siehst, wie nur die eine Seite reich wird, da gibt es die Probleme. Deshalb denke ich, dass Leute wie ich, die sich bei anderer Musik bedienen, die Verantwortung haben, die Künstler zu fördern, bei denen sie sich bedienen. For those people like myself who take from other musics, there's a responsibility to help promote the artists from whom we are taking from. Mit Peter Gabriels finanzieller Hilfe baute WOMAD eines der modernsten Aufnahmestudios der Welt. Dort werden Alben der Künstler produziert, die auf den WOMAD-Festivals in ganz Europa auftreten. Doch die Sache mit dem Geben und Nehmen hat ihren Haken. Auch bei solch ambitionierten Projekten geht es manchmal schlicht ums Geld. WOMAD hat eine große Erfahrung, sehr, sehr viele Connections überall, nimmt einige Bands unter Exklusivvertrag für einige Festivals, also für eine Tournee, die auf jeden Fall interessant ist. Und für uns ist es immer wieder die Möglichkeit, Sachen zu entdecken, die ansonsten hier kaum zu hören sind. Auf der anderen Seite zeigt sich mittlerweile, 10 Jahre nach der Gründung von WOMAD, dass da einige Fehler gemacht werden. Renyon Gala aus Tansania ist gewiss zu Hause eine Größe. Er ist nicht der beste und der populärste Musiker von Tansania, wie WOMAD in der Werbung immer erzählt hat. Nichtsdestotrotz ist er sehr talentiert. Renyon Gala war lange mit WOMAD zusammen und hat im letzten Jahr, im Jahr 1991, in der sogenannten Recording Week bei WOMAD in England einige Stücke aufgenommen, die später als Platte erschienen sind. Ich erfuhr, dass Remyon Gala unwahrscheinlich sauer ist über diese Veröffentlichung. Die Aufnahme ist sehr schlampig verlaufen. Gerade war er im Studio angekommen, sehr müde mit seiner Band. Er musste sofort spielen. Er wurde von den Engländern dazu gezwungen, einige Lieder auf Englisch zu singen. Es klingt natürlich sehr komisch für mich, wenn ein Mensch, ein Musiker aus Tansania nach England geht und plötzlich auf Englisch singt I want to go home. So heißt ein Stück von Remyon Gala. Das würde er zu Hause nie machen. I want to go home. I want to go home. I need to go back home. Remyon Gala ist nur ein Beispiel dafür, welche Schwierigkeiten Musiker aus der dritten Welt haben, wenn sie auf dem internationalen Markt erfolgreich sein wollen. In Europa könnte theoretisch jeder eine Platte aufnehmen, wenn er ein bisschen spart. Musiker in Afrika, Asien oder Lateinamerika brauchen dazu Geldgeber. Und das Geld sitzt nun mal in den Industrienationen. Die Hits der World Music werden in New York, Paris und Brüssel produziert. Das WOMAD-Studio steht in England und nicht in Bombay. Weiße Produzenten bestimmen darüber, wie schwarze Musik zu klingen hat. Doch es geht auch anders. Seit ein paar Jahren gibt es die World Music Charts. 24 Radio-DJs aus 18 Ländern wählen jeden Monat die besten Neuerscheinungen auf dem Weltmusiksektor. Francis Gay ist einer von ihnen. Die Nummer 1 im Juli und im August ist Youssou N'Dour mit Eyes Open, das heißt auf Wolof in der Hauptsprache Senegals Xipi. Und ich bin sehr froh, dass Youssou N'Dour zweimal jetzt Number 1 ist. Ich habe selber hintereinander zweimal für Youssou N'Dour all meine Punkte gegeben, weil diese Platte überaus wichtig ist. Diese Platte wurde nicht in London oder in Paris realisiert, sondern in Dakar. Es ist gute Musik. Es ist eine Musik, die in Afrika von Afrikanern gemacht wurde. Und das ist ein Stück Emanzipation. Das zeigt, dass es auch ein anderes Afrika gibt. Es gibt nicht nur dieses schlampige Afrika, wo Geschäftsleute das Musikgeschäft beherrschen, die Musiker ausbeuten. Es gibt dort Leute wie Youssou N'Dour, 33 Jahre alt, die nachdenken und sagen, wir müssen uns organisieren. Youssou N'Dour hat eine Firma, er hat Angestellten, er hat Autos, er hat Büros, er hat eine Licht- und Soundanlage. Er ist jetzt in der Lage, Musiker aus dem Senegal, aber auch aus ganz Afrika zu produzieren. Er ist in der Lage, das zu machen, was Peter Gabriel mit seinem WOMAD-Studio macht, nachzuahmen. Und das wäre das Beste für die afrikanische Musik, wenn die Leute nicht jedes Mal nach Paris, nach London, nach Los Angeles oder New York gehen und völlig abhängig davon sind, mit welchem weißen Produzenten sie zu tun haben. Ethnopop hieß die erste von drei Sendungen zum Thema Weltmusik. Autor dieser Reihe ist Matthias Klaus.